Wir sind in Hamm im Herbst. Die Blätter sind draußen schon, zumindest hier an den Linden, ganz runtergefallen. Und es ist etwas dunkel im Nachmittag schon. Aber wir sind hier ganz gemütlich und wollen uns mit der Felicitas unterhalten. Felicitas kommt von den Philippinen und lebt schon lange hier. Und wir möchten uns ein bisschen mit ihr über das Leben der Frauen auf den Philippinen unterhalten, wie sie hier angekommen ist und wie sie ihr Leben und das Leben der Frauen jetzt hier sieht. Wie hat sich ihr Leben gestaltet? Was gab es da für Schwierigkeiten? Was gab es da für Erfolge oder Hilfen? Ja, Felicitas, willst du dich erstmal selber vorstellen? Ich bin die Felicitas. Ich bin 52 Jahre alt. In ein paar Tagen habe ich Geburtstag, werde ich 53 natürlich. Ich habe drei Kinder, die sind mittlerweile schon alle erwachsen, einmal 25, 23 und 19. Vom Beruf bin ich Krankenschwester und ja, erfahrungsgemäß habe ich genügend in Deutschland, sage ich mal so. Nur natürlich die Sprache, bis jetzt habe ich noch Schwierigkeiten, aber Verständigung kann ich ja. Das würde ich auch denken, dass die Verständigung doch sehr schön geht. Felicitas, willst du uns ein bisschen mitnehmen? Erstmal auf die Philippinen. Dort bist du aufgewachsen. Wo bist du aufgewachsen? War es Stadt oder Land? Wie groß war deine Familie? Also auf den Philippinen bin ich ja also mit zwei Müttern aufgewachsen, sage ich mal so. Ich gehöre zu einer großen Familie. Ich bin die siebte von neun Kindern und bin ich auch glücklich darüber, dass ich gehöre zu einer großen Familie, weil es ist immer was Schönes ist, ne? Und ja, meine Mutter, die ist ja 82, die lebt noch. Leider mein Vater ist ja mit 53 gestorben, wo ich eine ganz enge Bindung habe. Und bis jetzt, sage ich mal so, vermisse ich ihn noch immer so sehr. Und ja, das Leben auf den Philippinen ist ja nicht so einfach, sage ich mal so, wenn man neun Kinder in der Familie hat und wenn die Eltern schon ganz früh raus muss und ja, mit 3 Jahre alt und 3 Jahre alt muss ich schon fast selbstständig, sage ich mal so, übertrieben, wenn ich sage selbstständig, aber das ist so, wenn mein Bruder, der 5 Jahre alt ist, muss mich dann halt aufpassen. Und ja, deswegen, ich weiß das, wie schwer das ist, wenn man einmal nichts zu essen hat und von daher, ja, bin ich, sage ich mal so, bin ich jetzt eigentlich froh, dass ich dann halt ja, ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist jetzt traurig, sage ich mal so. Meiner Kindheit ist das auch nicht so einfach gewesen. Und Willst du ein bisschen sagen, habt ihr in der Stadt oder auf dem Land oh, ich habe gelebt? Vergessen. Ja, nee, wir sind, ich habe in der Stadt gelebt und also das ist jetzt, sage ich mal, ich kenne das gar nicht, dass man halt ganz so einen großen Abstand vom Häuser gelebt hat. Also wir sind immer in so eine große Stadt, sage ich mal so, weil das ist jetzt in Lauak heißt das, wo ich aufgewachsen bin und das ist eine große Stadt. Wo ist es ungefähr? Ich meine, Philippinen ist ja ein sehr ungewöhnliches Land aus mehr als 7000 Inseln. Ja, wo hast du gelebt? Das ist im Norden ist das. Das ist ja, wenn man sagt Manila, das ist der Hauptstadt von den Philippinen. Das ist so ungefähr, sag ich mal, so 450 Kilometer entfernt. Ja, wenn ihr kennt, der Markus, da gehöre ich, da wo er geboren ist. Der okay. Präsident Markus, ja. Okay, ja. Du kommst aus derselben Region. Genau, derselben Region, genau. Okay. Hat das dann auch Bedeutung in Form von der Angehörigkeit zur Volksgruppe? Spielt das eine Rolle auf den Philippinen? Es gibt ja sicher ganz verschiedene Volksgruppen, ne? Was auf heißt den Ethnien? Nee, also da haben wir nicht. Also ich weiß es nicht, was das halt Ethnien, also nee, also. Aber gut, wenn das in deinem Leben keine Rolle spielte, dann nee. Bedeutet das ja auch etwas. Nee, eigentlich nicht. Ich auf den Philippinen habe ich da eigentlich nicht so lange auch gewohnt oder gelebt. Deswegen, ich weiß ja gar nicht, welche zu welcher Volksgruppe ich gehöre, genau. Okay, ich meine, das kann dann ja vielleicht bedeuten, dass es eben nicht diese Rolle spielt, sondern dass dieser Nationalstaat, der moderne Nationalstaat Philippinen, dass der im Vordergrund steht und die Ethnien, die geschichtlich sicher da sind, dass die bedeutet. Also das weiß ich nicht, also das bedeutet mich gar nicht. Also ich bin jetzt, ich gehöre zu einer modernen, sag ich mal so, Zeiten und von daher kann ich ja leider nicht so sagen, auf welche gehöre ich dann, aber. Okay, interessant. Ja. Hast du also dein ganzes Leben in der Stadt verbracht? Weißt du nicht, wie das Leben auf dem Land in auf den Philippinen ist? Du kennst nur die Stadt. Nein, aber sage ich mal so, ich weiß das, wie das ist, weil mein Onkel ist ja auch ein Bauer und hat meine Mutter mich mitgenommen, wie das ist, wenn man in so einem Land wohnen kann. Also ich weiß das, wie das ist. Und das hat sie mir auch damals zum Spaß gesagt, so niemals heiratest du einen Bauer, weil das Leben im Land ist das nicht so einfach. Das Leben ist schwer, sagt er zu mir, weil du musst schon so früh aufstehen, um die Kühe zu melken und dies und jenes und im Feld zu arbeiten und so weiter. Und von daher weiß ich das, wie das ist, aber ich habe da nicht gewohnt. Okay. Und du hast es deiner Mutter einfach so abgenommen, das lieber nicht aufs Land, oder? Richtig, genau. Nee, das möchte ich nicht sagen. Deswegen werde ich niemals eine Bäuerin sein. Und ich habe gesagt, würde ich ganz gerne entweder eine Krankenschwester oder irgendwas in der Uni gehen, damit ich niemals auf dem Land arbeite oder wohne. Wie war das denn mit den neuen Kindern? Das ist ja auch nicht so einfach, neun Kinder zu ernähren, ne? Wie hat das geklappt? Musstet ihr mithelfen? Irgendwie in der Familie, ich weiß ja nicht, vielleicht Sachen verkaufen schon als kleine Kinder oder irgendwie? Also ich kann noch erinnern, als ich so ungefähr 4 Jahre alt war. Meine Mutter ist eine Fischverkäuferin und die hat mich mal einmal mitgenommen. Und Fisch, also sie hat ja Fisch verkauft und die hat mich ab und zu mal mitgenommen. Und ich weiß das, wie das ist. Wir müssen schon zusammen helfen. Also wir haben ja, sag ich mal so, wie gesagt, ich habe ja meiner Mutter geholfen mit dem Fisch verkaufen und wirklich, es ist nicht so einfach, wenn man 9 Kinder plus die Eltern 11 in der Familie, wirklich, ich kenne das gar nicht, auch ein eigenes Zimmer zu haben und ich weiß das, dass wenn wir schlafen, muss das kann ich noch erinnern, dann schlafen wir alles auf dem Boden. 7 und die anderen Geschwister, die groß sind, die haben natürlich, die teilen dann halt in ein Zimmer und ja, es ist nicht so einfach gewesen. Aber so viel kann ich leider nicht so sagen, weil ich war mit 4 oder 5 Jahre alt schon von meiner Adoptivmutter bzw. die Tante von meinem Vater dann halt aufgenommen worden oder adaptiert worden. Deswegen kann ich nicht so viel zu erzählen, aber den, was ich erinnern kann, es ist nicht so einfach gewesen. Ja, und aus dieser Familie von den neuen Kindern, die konnten ja wahrscheinlich auch nicht alle studieren, oder? Nein, leider nicht. Die können ja nicht. Also ich habe zwei, also eine von meiner Schwester, die hat sich selber ihr Studium finanziert. Die hat sich als Verkäuferin auch gearbeitet. Und die anderen, Geldmangel. Das fehlt einfach das Geld, weil mein Vater war nur, sag ich mal so, der war ein Fischer und auch so eine Baustelle gearbeitet. Und meine Mutter, wie gesagt, die ist ein Fischverkäuferin. So viel verdient man auch gar nicht. Ich glaube, das ist sehr verbreitet, ne? Dass die Männer gehen zum Fischen und die Frauen verkaufen dann den Fang der Männer oder so. Nee, also ich kann nur erinnern, mein Vater, was er, wenn er jetzt was so einen Fisch geangelt hat, dann brachte er dann dieses Fisch, bratet er dann für uns, für seine Familie. Und dann halt so gegen 8 Uhr geht er jetzt zu so eine Baustelle und dann kommt er dann halt zwischendurch, um uns was zu kochen. Und dann geht er wieder zurück zu einer Baustelle und dann kommt er um 17 Uhr. Okay, super. Der Vater kocht für die Familie. Ja, ja. Meine Mutter kann nicht so gut kochen und die ist ja den ganzen Tag dann halt. Also 5 Uhr morgens ist meine Mutter schon weg und dann kommt sie wieder so nachmittags so gegen 14, 15 Uhr und dann sind die Kinder schon wir haben schon damals schon gegessen, weil der Vater, wie gesagt, zwischendurch kommt er dann nach Hause, um uns das Essen zu kochen. Und dann kommt meine Mutter und geht's weiter mit dem Verkaufen und. Okay, also das heißt, die Mutter kauft den Fisch irgendwo und verkauft ihn dann auf dem Markt. Richtig, genau. So ist das. Ja. Ja, also interessant mit den Rollenverteilungen. Oder? Weil hast du das wahrgenommen in deinem Umfeld? War das ähnlich bei anderen Familien, bei Freunden, Bekannten, Nachbarn? Ging das da genauso? War das da auch kein Problem, ob die Frau oder der Mann kocht? Ist egal? Nee, das ist ja bei uns egal. Also die Männer, die kochen auch, also die ganze, sag ich mal so, Haushalt machen die das auch. Mein Vater hat ja auch die Wäsche gewaschen und. Und das bei uns ist eigentlich egal. Die Männer kann auch machen, was die Frauen im Haushalt machen können. Okay, ja, guck mal, das nenne ich Fortschritt. Ja, genau so. genau. Und wie gesagt, meine Mutter, die hat ja als Mutterrolle, die ist nur da, sag ich mal so. Und am meisten meine ältere Schwester, die haben auf uns aufgepasst, die kleinen Geschwister. Weil die Mutter natürlich ist den ganzen Tag beim Fischverkaufen nicht da. Und von daher, ja, so war das Leben. Mhm, klar.